Bearbeitung Thomas Böhm und Benjamin Quabeck. Komposition Verena Guido. Regie Benjamin Quabeck. Teil 3, 9. bis 12. Juli 1931. Du süße kleine Frau, denk nicht zu viel, du bist schon viel zu schlau. Du süße kleine Frau, hör doch auf mich, ich weiß es ganz genau. Mein starker Arm wird dich heute Nacht entführen, dann werde ich deinen süßen Leib studieren. Denk nicht zu viel, warum die Zeit verschwenden. Ich zeig dir das Spiel, zeig mir deine weißen Lenden. Du bist für meinen starken Arm bestimmt. Hier bin ich, der Räuber, der dir die Unschuld nimmt. Süße kleine Frau, denk nicht so. So, der Mann, der sich als mein Chef aufspielt, lässt seinen Mann bei der Polizei nach mir suchen. Und jetzt haben die beiden auch noch ein Stelldichein mit meiner Puppe. Es freut mich, dass Sie in dieser schweren Stunde den Weg zu mir gefunden haben, Herr Kommissar. Was meinen Sie mit schwere Stunde? Na, wie ich erfahren habe, ist Ihnen Mr. Goldstein heute Nachmittag entkommen. Den kriegen wir. Da bin ich sicher. Darf ich Ihnen zum Feierabend meinen Malt anbieten? Hm? Da schmeckt Ihnen das so gut. Sie wollten mir das Mädchen vorstellen. Vom Roten Hugo. Wie schnell Sie zur Sache kommen. Naja. An Christine werden die sich die Finger verbrennen. Angenehmen Abend, die Herren. Kommissar Rath, darf ich vorstellen, das ist Christine. Christine, das ist... Oh. Christine weiß immer zu verblüffen, dass einem die Spucke wegbleibt. Sehr geschmackvoll. Sind die neu? Hat Hugo mir geschenkt. Süß, oder? Wissen Sie, wie man diese Schmuckstücke nennt, Herr Kommissar? Nein. Nipple Pasties, süß, oder? Ich könnte Ihnen welche für Ihre Freundin mitgeben, wenn Sie möchten. Hat sie große Brüste? Es geht doch nichts über das erhabene Gefühl, wenn andere sich schämen. Ich wüsste nicht, was Sie das angeht. Für kleine Brüste habe ich ein paar sehr schöne. In Herzform, süß, oder? Christine, wollen Sie die mitnehmen? Du siehst doch, der Kommissar wird verlegen. Er war schon lange nicht mehr hier. Richtig. Wie gut kannten Sie Hugo Lenz? So gut, wie Sie ihn niemals kennenlernen wollen. Erzähl mir mehr. Glauben Sie mir. Wann haben Sie ihn zuletzt gesehen? Sonntagabend in der Amor-Diele in seinem Büro. Was haben Sie da gemacht? Eine ganze Menge. Wenn Sie noch einen Moment bleiben, einiges davon zeige ich gleich auf der Bühne. Aber leider nur die Solonummern. Hat er Ihnen irgendetwas erzählt, was mit seinem Verschwinden zu tun haben könnte? Nur, was ich dem Boss schon gesagt habe. Hugo meinte, er hätte einen Weg gefunden, die Nordpiraten richtig reinzureiten. Und wie? Er hatte da einen Bullen kennengelernt. Kennen Sie seinen Namen? Den kennt sie leider nicht. Wollte Hugo Lenz diesen Polizisten treffen? Keine Ahnung. Und wenn schon? Vielleicht bringt das ja Sie auf die Spur, Herr Kommissar. Was sind das für Fotos? Schnappschüsse aus dem Venuskeller, aus der Amor-Diele. Lenz hat eine Kamera. Da hat das Schwein in meinen Sachen rumgeschnüffelt. Und wenn da ein Kollege von Ihnen drauf ist? Wüssten Sie es doch längst. Ah, oh, Sie überschätzen meine Kenntnis des Berliner Polizeipersonals. Gut, das sind zu viele. Und bei dem Licht hier, ich nehme die mit nach Hause. Sehr gerne. Darf ich Ihnen sonst noch etwas mitgeben? Zur Begleitung? Danke, nein. Kommen Sie doch mal mit Ihrer Freundin vorbei. Ich zeige ihr dann ein paar Sachen, die ein Mädchen heute unbedingt braucht. Manchmal fühle ich mich, als wäre ich der größte Trottel des Berliner Polizeiapparats. Alles mache ich falsch. Und mich? Bist und bleibst du Sherlock Holmes. Aber mach dir keine Hoffnung. Du bist nicht Dr. Guido Watson. Wie denn auch? Wenn Gerion schon Ringe kauft, bist du denn ganz sicher, dass der für dich war? Das rate ich ihm. Sonst hätte sein letztes Stündchen geschlagen. Und? Sagst du ja? Frag mich was Leichteres. In Ordnung? Nennen Sie bitte die Namen von 12 Berliner Ringvereinen. Du Arsch. Hat es mit der Beschwerde eigentlich was gebracht? Ich habe bis heute nichts gehört. 6 Monate. Die lassen das einfach unter den Tisch fallen. Ist mir aber auch ziemlich egal. Bevor wir unter den Tisch fallen, erkläre ich die Runde hiermit offiziell für aufgehoben. Haben wir denn alle Flaschen ordnungsgemäß geleert? Schon längst. Wiederhol noch mal, worauf du bei Kiri achten musst. Nur morgens füttern. Mittags und abends Gassi. Auf treue Augen nicht reinfallen. Nichts vom Tisch füttern. Bravo. Und danke, dass du sie nimmst. Ich wollte schon immer einen Hund. Wenn du willst, kannst du übrigens hier bleiben. Greta ist nicht da. Aber nur... Ich weiß. Frische Laken. Du weißt ja wo. Ja. Boah. Oh, ich kann ihr Parfüm einfach nicht riechen. Es tut mir so leid. Gerion, mit dir habe ich überhaupt nicht gerechnet. Der Blumenhändler am Zoo hatte noch offen. Da dachte ich, ich unterstütze mal die nachtschaffende Bevölkerung. Oh, die sind... Fast fertig. Oh, es gibt doch nichts Angenehmeres als frische Bettwäsche. Wer ist das? Das ist Guido. Du kennst ihn. Sieh mal einer an, der Herr Verlobte in Spee. Was redet der da? Hör nicht hin, wir haben was getrunken. Er nimmt Kiri für ein paar Wochen. Genau, und wir wollten gerade ins Bett. Ach ja? Sie schlafen hier? In Gretas Zimmer. Damit ich nichts merke. Du hast recht, der ist wirklich sehr aufbrausend. Ach, ihr habt über mich geredet. Komm runter, Mann. Du hast mir überhaupt nichts zu sagen, Bürschchen. Gerion, lass ihn sofort los. Lass ihn, Charlie. Der kann nicht anders. Der Umgang mit Gangstern färbt ab. Du machst dich über mich lustig, du kleiner Pisser. Du lachst mich aus, hä? Nein, nein. Spinnst du, Mann? Gerion! Los! Echt jetzt? Ochsenblut? Das wird die große Rache? Was ist, wenn jetzt einer rauskommt? Die pennen ja da drin. Schichtwechsel ist sicher erst um 6. Und wenn Notruf eingeht, dann hören wir das auch hier draußen und verduften. In Ordnung. Gib mal einen Pinsel. Mädels, das bringt doch nichts. Wir wissen, wo er wohnt. Steigt bei ihm ein und sticht ihn im Schlaf ab. Verdammt nochmal. Was? Hast du schon mal Stimmen? Nein. Ich höre nichts. Was ist los, Alex? Alles in Ordnung? Ja. Hast du ein Phantom gesehen? Nee, egal. Ich frage mich nur, wie schreibt man nochmal Revier? Mit V wie Vicky. Wie Victory. Das wird ja doch ganz beeindruckend. Euer Werk. Don't forget me. Don't forget my face. Don't forget my name. Jakob Goldstein war also tot, als Sie und Dorner das Krankenzimmer betraten. Wenige Minuten. Die Leiche war noch warm. Meinen Sie, dass Goldstein seinen eigenen Großvater umgebracht hat? Komischer Zufall, dass der Mann in dem Augenblick stirbt, als sein Enkel ihn besucht. Ich habe die Leiche in die Gerichtsmedizin bringen lassen. Sie wissen schon, dass der mosaische Glaube Obduktionen verbietet. Dr. Schwarz ist ja selbst Jude. Er wird schon wissen, was zu tun ist. Schwarz zerschnibbelt jeden, der ihm unter die Finger kommt. Wenigstens eine Blutuntersuchung wird er machen können. Wir werden sehen. Weitere Spuren? Der Krankenwagen, mit dem Goldstein geflohen ist, wurde in Kreuzberg gefunden. Olauer Straße. Goldstein hat Verwandtschaft in Berlin. 2 Tanten. Dann besuchen Sie die mal und zeigen unserem Kommissaranwärter, wie man Informationen aus den Leuten rausholt. Sie ermitteln jetzt in der Sache gemeinsam. Danke. Wofür? Dass Sie Böhm nicht gesagt haben, dass ich die Sache verbockt habe. Haben. Ja, wenn ich nicht diesen Lärm auf dem Flur gemacht hätte, wäre uns Goldstein nicht entkommen. Wir müssen unseren Vorgesetzten ja nicht jede Kleinigkeit auf die Nase binden. Ich sehe, von Ihnen kann ich einiges lernen. Wird sich zeigen. Da wir jetzt Partner sind, ich heiße Gerion. Sebastian, freut mich. Das Erste, das ich meine Partner immer frage, ist, warum bist du Polizist geworden? Ich hatte nur einen einzigen Grund. Und der wäre? Meine Schwester. Mehr verrätst du nicht? Wenn wir schon die Kleinigkeiten für uns behalten. Gut. Dann demnächst mal beim Bier. Wenn ich was sagen darf... Sag es nicht. Du siehst schrecklich aus. Danke, wie befreiend. Du wolltest mich sprechen. Wegen Alexandra Reinhold. Und warum im Café? Hast du doch letztes Mal vorgeschlagen. Wir tun einfach so, als würden wir hier zufällig zusammen Kaffee trinken. Setz doch schon mal ein Lächeln auf. Gib mir einen Anlass. Gernot hat ein Angebot für dich. Danke für das Lächeln. Erzähl. Du hilfst uns, Alexandra Reinhold zu finden und dafür bekommst du eine Stelle als Kommissaranwärter. Anzutreten im nächsten Sommer. Aussicht auf gehobenen Dienst in der Burg. Nicht gut? Naja, ich frag mich, warum ich die Stelle nicht so bekomme. Aufgrund meiner Qualifikation. Warum muss ich eine Gegenleistung bringen? Es geht einfach darum, dass wir dich bei einem sehr schwierigen Unterfangen brauchen. Welchem? Wir glauben, dass Alexandra Reinhold gesehen hat, dass ihr Komplize beim KDW-Einbruch von einem Polizisten absichtlich zu Tode gebracht wurde. Deswegen wollte sie mit keinem von uns sprechen. Wir brauchen sie als Zeugin. Dann steht die Aussage eines Straßenmädchens gegen die eines Polizisten. Ja, aber wir haben Indizien. Nehmen wir an, ich finde sie und übergebe sie. Wer schützt sie? Was ist, wenn der Kollege Komplizen hat? Wir werden unser Möglichstes tun. Das ist leicht gesagt. Wenn ihr dann etwas geschieht, bin ich dafür verantwortlich. Ich sehe das so. Entweder wir finden sie oder Kuschke. Alex ist sehr unvorsichtig. Kuschke? Jochen Kuschke, Hauptwachtmeister. Hier ist seine Akte. Ich habe noch nicht zugestimmt. Und das hier hat Alex gestern Nacht gemacht. Auf dem Foto ist die Fassade des 127. Reviers. In diesem Bullenverein arbeitet ein Mörder. Rache für Benny S. Mit Ochsenblut. Da arbeitet Kuschke. Kennen Sie ihn? Offensichtlich. Schau hier. Rache für Benny S. Wo ist das? An Kuschkes Wohnhaus. In Schöneberg. Wie hat sie ihn gefunden? Sie wird sich gedacht haben, dass Kuschke im 127. arbeitet, weil das am nächsten am KDW liegt. Und dann hat sie ihm da aufgelauert. Schlau, die Kleine. Sie sucht den Kontakt zu ihm. Also solltest du Kuschke überwachen, um sie zu erwischen. Ich habe immer noch nicht zugesagt. Sie ist einfach so. Du rettest ein Mädchen, das dir sowieso am Herzen liegt. Und nebenbei kletterst du auch noch die Karriereleiter hoch. Ach, so läuft das mit der Karriereleiter. Die klettert ihr nebenbei hoch. Wie ihr behandelt den Körper meines Schwers, missachtet die Würde. Nachten hätten wir ihn beerdigen müssen. Wen? Was? Des Schwiegervaters. Herr Flegenheimer, ich bitte Sie. Sie müssen sich noch ein wenig gedulden. Eine Schume. Die Seele bleibt gegenwärtig, bis der Körper beerdigt ist. Erst dann verlässt sie diese Welt. Sie verhindern das. Ja, davor hält unser Sohn Josef Schmira bei ihm. Er tut was? Er hat die ganze Nacht über den Körper seines Großvaters gewacht. Im Leichenschauhaus. In das sie ihn haben bringen lassen. War Wuss nicht bei uns? Weil wir ausschließen müssen, dass Jakob Goldstein Opfer eines Verbrechens wurde. Deshalb lassen wir die Leiche untersuchen. Das dürfen Sie nicht. Unter keinen Umständen. Beruhigen Sie sich. Es ist keine Obduktion. Wir lassen nur sein Blut untersuchen. Was wollen Sie denn finden? Er war doch todkrank. Er ist gestorben, als Ihr Neffe Abraham Goldstein bei ihm im Zimmer war. Da reden Sie keinen Stuss. Abraham ist nicht in Berlin. Ach ja? Und woher wissen Sie das? Er hätte uns sonst längst besucht. Ich denke, er hat Gründe, das nicht zu tun. Genau, wir vermuten, dass Ihr Neffe vor 3 Tagen einen Mann im Humboldthain ermordet hat. Sie haben davon doch sicher in der Zeitung gelesen. Na, meint ihr die Sache mit der SA? Ja. Das kann nicht sein. Kennen Sie ihn denn so gut, um das sagen zu können? Ich dachte, Sie haben ihn noch nie gesehen. Ich kenne seinen Vater, meinen Bruder. Kannte ihn. Frau Flegenheimer, Ihr Neffe Abraham Goldstein wird in den USA von der Polizei beobachtet, weil er unter mehrfachem Mordverdacht steht. Verdacht, Frau Haschat. Ich höre immer nur das Wort Verdacht von Ihnen, Herr Kommissar. Ihr schändet die Leiche meines Schwers auf Verdacht. So, ich finde, es ist endlich genug. Meine Fresse, wie das hier stinkt. So, meine Heule. Hier kannst du ein paar Tage verstecken. Dein Ernst? Rambo, was ist das hier? Na, die alte Heute-Salzerei. Ich hab nebenan gelernt. In der Darmschleimerei. Aber dann ich ja hier wechselt zum Schlachten, das ist ein bisschen frischer. Ha? Hier kommt keiner rum. Vielen Dank. Klar, du. Für dich doch immer. Und ich selber, ich hab ja höhere Ziele. Die Rinderauktionshalle. Umwerfend. Aber erzähl, wie ging das weiter mit der Polizistin? Naja, Sie so, sind Sie Erich Rambo? Der Erich ist dumm. Und ich so, wer will nicht wissen? Dummheit ist gefährlich. Und Sie so, Charlie Dingsbums, Ich bin eine Freundin von Alexandra. Du hast doch nichts gesagt, oder? Auf keinen. Vielleicht hat er dich aus ganz anderen Gründen hergelockt? Ich hab sie einfach gefragt, was wollen sie denn davon, Alex? Ich hab sie ewig nicht gesehen. Die ist auf Trebe. Aber woher wusste die, dass wir uns kennen? Keine Ahnung. Aber vielleicht hat sie ja im Personalbüro von Wertheim nachgefragt. Ist sie dir vielleicht gefolgt? Verdammt. Geh nachschauen. Schnell. Hättest du aber richtig viel Sitzfleisch mitbringen müssen, wa? Das war ja am Anfang der Schicht, dass sie mir aufgelauert ist. Hat sie sonst noch was gesagt? Was soll sie denn gesagt haben? Dass du aufs Präsidium kommen sollst? Nee. Warum auch? Das ist komisch. Die scheint mich echt nur zu suchen, weil ich in Lichtenberg abgehauen bin. Nicht wegen der KDW-Sache. Na, warten. Ja, Alex war ohne ein KDW gewesen, oder Angst. Was? Red nicht ja, so viel. Ja, aber vergiss das. Ich wundere mich nur, dass sie nicht einen größeren Bohai gemacht hat. Ist doch egal. Bulle ist Bulle. Also, das müsstest du eigentlich besser wissen, ne? Als Fleischer, so. Was? Weiblicher Bulle ist ja ein Widerspruch, oder? Während bei uns die Leichen im Keller landen, um sie zu vergessen, werden sie bei der Polizei dorthin gebracht, um sie zu konservieren. Sonderbare Sitten. Allerdings, wenn ich da so an mich denke. Haben Sie den Toten schon untersucht, Dr. Schwarz? Gerade eben kam noch ein anderer Fall dazwischen, von Ratten zerfressen, auf einer Müllkippe. Wollen Sie mal sehen? Dann doch lieber den Bericht über Jakob Goldstein. Ja, das war ganz leicht. Er wurde rumgepfuscht. Er hatte eine sehr hohe Konzentration Morphium im Blut. Ich habe den behandelnden Arzt kontaktiert. Er hat kein Morphium verabreicht. Und das heißt? Das müssen Sie herausfinden. Ich kann jedenfalls nicht ausschließen, dass hier jemand nachgeholfen hat, um einen Todkranken unnötiges Leid zu ersparen. Ist Sterbehilfe mit dem jüdischen Glauben vereinbar? Ach, ich wo? Unter keinen Umständen. Deshalb ist es womöglich keiner aus der Familie gewesen. Wir werden sehen. Apropos sehen, doch einen frischen Blick auf die neue Leiche? Am Ende müssen Sie sowieso wieder hierher und sie anschauen. Kommen Sie darauf? Weil der Mann erschossen wurde. Seltene Waffe hierzulande, eine Remington. Bitte? Noch selteneres Kaliber. 32 Browning Auto. Wann war das? Im Zustand der Leiche nachzuurteilen, vor höchstens 4 Tagen. Ich glaube, Herr Doktor, ich kann Ihnen viel Arbeit ersparen. Vergleichen Sie die Fingerabdrücke des Toten mit denen aus der Kartei von Hugo Lenz und Rudi Höller. Auch genannt der rote Hugo und Rattenrudi. Einer von beiden wird's sein. Das wäre was. Rattenrudi von Ratten zerfressen. Der im Himmel thront, der lacht. Aha. Psalm 2, Vers 4. Ein bisschen Bibellektüre kann nicht schaden, Herr Kommissar, wo Sie doch jetzt so engen Umgang mit Gläubigen pflegen. Rattenrudi hat's also endlich erwischt. Schön. So werden die Piraten noch weiter geschwächt. Die Berolina ist nicht aufzuhalten. Und ich kann mich bald wieder sehen lassen. Ariel! Willst du in diesen schweren Stunden endlich zum Christen konvertieren? Der Vorwirt, dein Haus als Synagog, lieber Johannes. Aber im Ernst, danke, dass du dich bei mir gemeldet hast. Was immer du gelesen hast in der Zeitung, der Mensch Abraham Goldstein ist nicht kein Mörder. Du wirst sehen. Avrum! Mir genügt, dass du dich für ihn verbirgst. Er kann hier bleiben. Danke, mein lieber Freund Johannes. Ich danke ihm, Herr Pfarrer. Wenn Juden und Christen nicht zusammenstehen, wer denn sonst? Von dein Mäul in Gottes Gehergang. Ecclesia iure asyli gaudet ita ut rei, qui ad illam confugerent, inde non sint extrahendi. Wobei, Gott redet sicher nicht Latein. Er spricht alle Sprachen. Aber er bevorzugt Hebräisch, die Sprache der Bibel. Was haben Sie denn da gerade gesagt? Das war aus dem Codex Iuris Canonici. Es bedeutet, dass niemand, der in einer Kirche Asyl sucht, von Leuten herausgezerrt werden darf. Nicht einmal von der Polizei? Gerade von der nicht. Und daran hält sie sich? Natürlich. Wir leben in einem christlichen Land. Naja, das Judentum gehört auch zu Deutschland. Da sind wir uns ausnahmsweise einig, Ariel. Ja? Kollege Lanke, darf ich kurz stören? Aber immer. Worum geht es? Um eine Sache, die unter uns bleiben sollte. Ach. Ich brauche Kontakt zu einer Ihrer Informantinnen. Das muss ich von vornherein ablehnen. Marion Bosetzky. Ist mir nicht bekannt. Dann darf ich Ihnen mal dieses Foto zeigen. Da sitzt die Unbekannte auf ihrem Schoß. Im Venuskeller. Woher haben Sie das? Sagen wir so, jemand hat einen Umschlag voller Fotos verloren und ich habe ihn gefunden. Sie wissen doch sicher aus ganz persönlicher Erfahrung, dass für uns Ermittler von der Sitte solche Etablissements... Hören Sie auf zu schwafeln. Was wollen Sie von mir? Sie haben Marion Bosetzky auf Abraham Goldstein angesetzt. Habe ich das? Sie haben sie ins Excelsior geschleust, als Zimmermädchen. Ich habe sie mehrfach gesehen. Und als Goldstein verschwunden ist, war sie plötzlich auch weg. Zufall. Was weiß ich? Ich kenne keine Marion Bosetzky. Kann sein, dass sie sich mal an mich rangemacht hat. Gehört bei dir neben zum Geschäft. In dem Sie sich bestens auskennen. Na, wem sagen Sie das, Herr Kollege? Sie sollten jetzt schleunigst gehen. Sonst sehe ich mich gezwungen, bei Kriminalrat Gennert nachzufragen, ob er seine Leute nicht mit genügend Arbeit versorgt. Nichts für ungut, Herr Kollege. Sie melden sich dann einfach bei mir. Sie wissen ja, von hier aus die vierte Tür links räumen. Stinkt. Schweineblut. Du hast ausnahmsweise mal recht, Pirsich. Aber es stinkt noch mehr nach dir und Kralle. Genau die richtige Umgebung für eine Drecksau wie Alex. Deine Haut wird dir auch noch gesalzen werden. Bist du dir wirklich sicher, dass die hier ist? Ich habe Vicky rauskommen sehen. Wo eine Lesbe ist, ist die andere nicht weit. Da. Kick mal. Asche. Noch warm. Ich sag dir, gleich haben wir sie. Was ist hier bloß für ein Drecksloch? Eine Häutesalzerei. Und ich ziehe euch eure Haut gleich ab. Alex! Wusste ich doch. Die wissen nix. Mach sie fertig. Ein großes Messer für so ein kleines Mädchen. Ich kann verdammt gut damit umgehen. Mag ja sein. Aber du hast eben nur ein Messer in einer Hand. Oh, schau mal in der Kiki Kabuchins. So ein Zufall ich auch. Los, Pirsich. Du gehst von links. Langsam zurück, damit sie dich nicht in die Zange nehmen können. Haut ab! Nicht stehen bleiben. Na, wen stichst du denn zuerst? Zieh dir die Augen aus! Daneben! Pack sie! Lass sie los, ihr feigen Ärsche! So ein Wildpferd. Ich glaube, die muss dringend eingeritten werden. Jetzt kriegst du, was du verdienst. Provozier sie nicht. Als ob dein Schwanz noch hart werden würde, so oft die Pirsich dran rumlutscht. Alex, du mach die fertig, die Drecksau. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein, nein, nein. Lass sofort das Mädchen los, sonst schlag ich euch zu Brei. Erich Rambo. Der hat ein Beil. Ja, und? Was bist denn du für ein fettes Gerät? Erich, pass auf. Du bist gleich auch noch dran, Schwammelbacke. Ja, ich hab mich aufgeschlitzt. Und wie? Guter Schnitt, Erich. Mann vom Fach. Oh nein. Sehe ich da etwa gerade das Gedärme? Das hast du jetzt davon. Es geschieht dir recht. Moment, da kommt jemand. Sie ist dir doch gefolgt. Erich, du Vollidiot. Hände hoch. Polizei. Bitte helfen Sie mir. Ich sterbe. Stefan 1701. Ring, ring, ring, ring. Und ich sing dich in den Schlund. 1701. Ich bin's. Wie du gesagt hast, Kuschke dreht durch. Was hat er vor? Er will die SA einschalten. Die Patrouillen sollen nach der Kleinen suchen. Auf keinen Fall. Das macht viel zu viel Aufsehen. Er sagt, er hat nichts mehr zu verlieren. Er wurde heute vom Dienst freigestellt. Warum das? Angeblich wegen des immensen Drucks, dem er wegen der tragischen Ereignisse am KDW ausgesetzt ist. Sogar sein Haus wurde beschmiert. Ja und? Er meint, sie haben was gegen ihn in der Hand. Es lief eine Untersuchung. Glaub mir, Schlüter, das hätte ich mitbekommen. Er sagt, er will dem Mädchen die Kehle durchschneiden, weil sie ihn mit dem Messer verletzt hat. Er hat sich nicht mehr im Griff. Das hat er noch nie. Tiergarten, morgen Nachmittag beim Charlottenhof. Ich übernehme das. Was hast du vor? Wir stellen ihn auch vom Dienst frei. Guck mal, der ist doch der, der immer zur Charlie geht. Ja, stimmt. Der ist irgendwie komisch. Was wird das? Schwarzer Anzug, rote Rosen? Charlie, es tut mir leid. Ich hatte einen scheiß Tag und war außer mir. Und als Guido auch noch angefangen hat, rumzusticheln. Hier, die sind für dich. Und? Ich möchte mich von ganzem Herzen entschuldigen. Die Sache damals in Köln. Die Begegnung mit meiner Mutter hat mich einfach auf dem falschen Fuß erwischt. Mich auch. Aber ich habe jetzt keine Zeit. Warum denn? Ich habe Besuch. Alexandra Reinhold. Du hast sie gefunden? Aber warum ist sie nicht... Sie kann dich hören. Lass uns später über deine Mutter sprechen. Gerne. Ich muss jetzt zu einer Beerdigung. Wer denn? Emil Kuhfeld. Kollege? Oberwachtmeister. Von den Kommunisten umgebracht, letzte Woche. Die Stimmung kippt auf den Straßen. Ja. Wollen wir uns heute Abend treffen? Ja? Nein. Ich muss schauen, wie ich das hier regle. Ja, nein. Irgendwann müssen wir uns entscheiden. Das sagst ausgerechnet du, Gerion Rath. Ich melde mich! Gemütlich hat sie's ja. Aber pass auf, Alex. Die will dich einwickeln. Jetzt kriegst du noch ihren Bademantel und eine Tasse Tee und morgen steckt sie dich in den Bau. Trau ihr nicht. Und frag sie mal, wer das war. Wer war denn das? Ein Kollege. Dem sie gesagt hat, dass du hier bist. Der ist jetzt Verstärkung holen. Was wollte der? Nichts Dienstliches. Mhm. Hast du mit dem was am Laufen? Nein, Alex, der läuft gerade um... Jetzt halt doch mal die Klappe! Was? Wir verstehen uns gut. Hat er was über Kralle gesagt? Nein. Kralle ist ins Krankenhaus gebracht worden. Dein Freund Erich hat ihm ganz schön den Bauch aufgeschlitzt. Sag mal, Charlie, warum tust du das für mich? Weil du Schwierigkeiten hast. Naja, das ist ja mal ganz was Neues. Du hast gesehen, dass Benny von einem Polizisten vom Dach des KDWs runtergetreten worden ist. Das weißt du? Sie will dich ablenken. Woher? Du darfst ihr nicht vertrauen. Du hast doch noch dein Messer. Stoß es hier rein, in den Bauch, in den Hals. Die werden dich fertig machen. Ich habe nach dir gesucht. Die ist doch auch von dem Verein. Die will nur wissen, ob du es weitererzählt hast. Und dann zack, stich sie ab. Stich sie ab. Los, los, los, stich sie ab. Was ist denn? Ich kann das nicht mehr. Alex, hey, was ist denn los? Ich krieg ihn immer nicht mehr aus meinem Kopf. Benny? Er ist immer da und er sagt so seltsame Sachen. Er ist anders als früher, als er noch gelebt hat. Was sagt er? Er ist immer so ganz voller Hass. Wie war er dann, Benny? Das war nicht mein Benny. Der hat niemandem gehört. Dafür war er viel zu frei. Er war voller Hoffnung. Immer. Aber er hat auch gesagt, wir haben keine Chance mehr in Berlin. Es geht alles den Bach runter. Er war klug. Ich habe gar nicht verstanden, wieso er das gedacht hat, aber seitdem er weg ist, sehe ich das auch. Es geht uns hier allen bald an den Kragen. Die Straße wird immer härter. Und du weißt nicht, wohin. Es war so schön mit ihm. Er wollte nach Amerika. Und vielleicht wäre ich im letzten Moment mitgegangen. Ich denke immer, warum hast du nichts getan? Wenn ich laut geschrien hätte, vielleicht hätte der Bulle sich dann nicht mehr getraut, Benny vom Dach zu treten. Du konntest nichts machen. Aber wir können jetzt noch für Gerechtigkeit sorgen. Wie denn? Du musst gegen ihn aussagen. Dann wird er verurteilt und wir werden ihn einsperren. Ich spreche mit niemandem. Nur mit dir. Das wird nicht reichen. Keine anderen Bullen, dann bin ich sofort weg. Die halten doch alle zusammen. Und am Ende bin ich dann dran. Wir wollen dir helfen. Wer ist denn wir? Auf keinen Fall. Such den anderen Typ, der muss das auch gesehen haben. Welcher andere Typ? Da war ein Mann auf der Straße mit Nickelbrille. Er hat den Krankenwagen für Benny gerufen. Ich hatte ihn angesprochen, damit er mich für ein Townsend-Mädchen hält. Gut. Den finden wir. Ich muss mit einem Kollegen telefonieren. Ich hab gesagt, dann bin ich weg. Es ist nur ein Zeichner. Du beschreibst ihn dem Mann vom Townziehen und wir bringen das Bild in die Zeitung. Dann meldet er sich bestimmt. Deine Beerdigung, mein Triumph. Und jede Beerdigung von einem Polypen, der nicht mit uns zusammengearbeitet hat, ist ein Festtag. Deswegen klingen die Glocken auch so schön. Sebastian Torno, alle Achtung. Du machst was her. Emil Kuhfeld war Schutzpolizist. Am Tag, als er ermordet wurde, war ich auch noch einer. Deshalb finde ich es angemessen, eine Uniform zu tragen. Macht einen ganz anderen Menschen aus dir. Steig ein, Zierde der preußischen Polizei. Komisches Gefühl. Ja, ich hasse diese Tage. Am Grab von Kollegen zu stehen. Wir haben so viele Feinde. Auf allen Seiten. Ja. Manchmal sogar in den eigenen Reihen. Wie meinst du das? Ich habe gehört, es gibt eine interne Untersuchung. Ach ja? Gegen den Kollegen Kuschke vom KDW. Kennst du den? Sicher. War meine alte Waffe. Und? Zuverlässiger Mann. Treuer Polizist. Dann hat er ja nichts zu befürchten. Das ist der Mann. Er war im KDW. Er muss den Krankenwagen gerufen haben. Habe ich überprüft. Der Notruf hat keinen Namen festgehalten. Das könnte jeder sein. Andreas, willst du etwa behaupten, Alex hätte den Mann nur erfunden? Sie will nicht selbst in den Zeugenstand. Da liegt es doch nahe, dass sie einfach einen Zeugen erfindet. Niemals. Charlie, bei aller Liebe. Sie ist eine Kleinkriminelle. Eine Einbrecherin. Wahrscheinlich steckt sie hinter den Einbrüchen bei Tietz und bei Karstadt vor 2 Wochen. Was spielt das für eine Rolle? Ich dachte, es ging darum, die Anklage gegen Kuschke wasserdicht zu machen. Das war das Ziel. Das Ziel ist Alexandras Aussage vor Gericht mit allen Konsequenzen. Wenn sie sich stellt, wird sie doch selbst verurteilt. Zu Recht. Mehrfacher Einbruch. Sie, Alex, einfach als Informantin. Als einen Spitzel aus der Unterwelt, der uns auf einen wichtigen Zeugen hinweist. Das ist alles. Lass sie uns wenigstens an einen Ort bringen, wo wir jederzeit Zugriff auf sie haben. Ich weiß nicht, wo sie ist. Was du hier machst, kann uns beide Kopf und Kragen kosten. Wenn Kuschke die Zeichnung in der Zeitung sieht, wird er sicher was unternehmen. Beschatte ihn endlich. Darf man das eigentlich? Sekt in der Kirche trinken? Offensichtlich. Ich habe die Flasche in Pfarrer Wachowskis Keller gefunden. Und er hat gesagt, I should make myself feel at home. Worauf stoßen wir an? Auf die Zukunft. Auf die Zukunft, Abraham Goldstein. Unsere gemeinsame. Auf die Zukunft, Marion Busetzky. Busetzky, Wachowski. Die besten Berliner sind die Polen. Wann fahren wir los? Nächsten Montag. Mit der Amerika-Linie nach Bremerhaven und dann aufs Schiff. Wachowski hat die Tickets für uns gebucht. Warum nicht schneller? Du hast gesagt... Es gibt kein früheres Schiff. Außerdem habe ich meinem Großvater versprochen, auf seine Beerdigung das Kadisch zu sprechen. Das kannst du auf keinen Fall machen. Die Polizei sucht dich überall. Dann komm einfach mit. Die suchen einen einzelnen Mann. Auf Paare werden die kaum achten. Ey, bitte. Ich wollte es dir nicht sagen, aber... Oh, wolltest du jetzt schon mit Geheimnissen vor mir anfangen? Du wirst nicht mehr nur wegen der Sache im Humboldthain gesucht. Sondern? Es gab einen weiteren Leichenfund. Rattenrudi. Ja und? Er wurde mit einer Remington erschossen. Verstehe. Jetzt glauben alle, dass du ihn umgebracht hast. Warum sollte ich das getan haben? Damit es zum Krieg zwischen den Ringvereinen kommt. Rattenrudi gehört zu den Nordpiraten. Die Leute denken, du hättest ihn im Auftrag der Beroliner getötet. Ich sag dir was. Wenn das mein Auftrag gewesen wäre, dann wüsste niemand davon. Es gäbe nicht mal Gerüchte. Und uns gäbe es auch nicht. Niemand wüsste, dass ich hier bin. Ich weiß nur eins. Wir müssen so schnell wie möglich hier weg. Man kann sowieso nicht ändern, wie die Leute über einen reden. Spiel dein Spiel, wie du willst. Aber deinen Ruf bekommst du von selbst. Wenn es nach heute in der großen Stadt muss das Spiel um Glück und Geld erneut beginnen. Wer die allerbesten Karten hat, sticht die anderen aus und wird das Spiel gewinnen. Es qualmen die Zigarren, es dampfen die Gerüchte, die Luft wird schwer von Atem der vielen, vielen Bösewichte. Hast du sie unten nicht gesehen? All die gezwinkten Karten? Sie spielen falsch, bald ziehst du blank. Sie können es kaum erwarten. es Nacht wird in der großen Stadt, heißt es irgendwann gewinnen oder sterben. Wer den höchsten Trumpf im Ärmel hat, spielt die anderen einfach lächelnd ins Verderben. Die letzte Karte sticht, wirst du König vom Casino. Doch sticht die Karte nicht, stirbst du jung wie Valentino. Diese parfümierten Schwuchteln gehen mir auf den Geist. Versteh echt nicht, was die Frauen an denen finden. Ausgerechnet Valentino. Er ist an einem Magengeschwür gestorben. Schwächling, Angeber, Stehgeiger-Type. Nur 5 Minuten, keine Aufregung. Der Junge hat Glück gehabt, dass der Darm nicht verletzt wurde. In Ordnung. Guten Tag, Herr Kral. Heil Hitler. Bitte? Wussten Sie, dass in diesem Krankenhaus Horst Wessel gestorben ist? Das interessiert mich nicht. Ich bin hier, weil Sie eine Anzeige erstatten wollen gegen Alexandra Reinhold. Die Nutte muss weggesperrt werden. Die hat mich aufgeschlitzt. Diese Wunde wurde Ihnen von Frau Reinhold zugefügt? Und eine Einbrecherin ist sie auch. Sie hat die Sache im KDW gemacht. Das wissen wir bereits. Sagen Sie... Sie sind doch ein stämmiger Kerl. Wie kann ein Mädchen... Die war nicht allein. Da war noch eine Frau mit einer Pistole. Und die hat Alex geholfen? Die kannten sich. Die hat Alex mitgenommen. Wohin? Keine Ahnung. Aber die wirkten so, als würden die sich schon ewig kennen. Sah vornehm aus. Grüner Mantel. Bestimmt aus dem Westen. Suchen Sie mal da. Grüner Mantel. Guter Hinweis. Werde ich tun. Gern geschehen. Wir Männer müssen doch zusammenhalten gegen die Nutten. Hast du mal eine Zigarette, schöne Frau? Was bist du denn so schreckhaft? Schlechtes Gewissen? Nee, ich war im Gedanken. Zum ersten Mal hier was? Hier passiert nichts, du musst da hinten rüber. Wie bitte? Ach, tu doch nicht so. Ist hier doch, dass du spannen willst. Du missverstehst da was. Klar, deshalb stehst du hier vor dem Männerpissoir? Ich geh nur spazieren. Ich kann mich selbst für doof verkaufen. In der Ecke vom Tiergarten geht niemand nur spazieren. Hier, deine Zigarette. Lass mich raten. Der Typ, der da gerade rein ist, ist dein Vater? Hast du Angst, dass er zum anderen Ufer überläuft? Keine Sorge. Am anderen Ufer kenne ich mich aus. Bist die ganze Zeit hinter dem hergetippelt. Hast du Feuer? Aber rauchen kannst du alleine, ja? Na und wie? Das kann ich deinem Vater ja mal zeigen. Ups, ein Schuhpopo. Wir kontrollieren hier manchmal. Oder machen mit, aber man weiß nie. Danke, bist eine gute Tochter. Guten Tag, Herr Wachtmeister. Rauchen Sie gern? Verschwinde. Wünsche ich Ihnen auch. Na, dann werde ich mal weiter spazieren. Danke für die Zigarette und einen schönen Tag noch. Hilfe. Oha, dein Vater scheint aber schwer Hilfe. Einen Tee zu haben. Herr Koschke? Was ist mit ihm? Die Hand. Er blutet. Die Hand. Was sagen Sie? Die weiße Hand. Koschke. Koschke, machen Sie die Augen auf. Koschke. Steh da nicht so rum, ruf einen Krankenwagen. Bringt doch nichts mehr. Guck mal, das Messer. Nicht schlecht, die Bude von der Alten. Die hat Kohle. Sogar ein eigenes Bad. Sie heißt Charlotte Ritter. Ich soll sie Charlie nennen. Eine Lesbe? Ich hätte sie nicht angefasst. Und, was machen wir jetzt hier? Rumsitzen, aus dem Fenster gucken? Wie eine richtige Ehefrau. Nee, wir lassen uns helfen. Und wie? Wir gucken uns um, was Frau Charlie im Schrank und sonst wo hat. Bringen es zum Pfandhaus und nehmen uns ein Zimmer. Oder ihr bucht euch eine Überfahrt nach New York. Ich dachte, ich werde dich los. Was? Nichts. Lass suchen. Du im Schlafzimmer, ich in der Küche. Die wird dich hassen. Ja, dann soll sie mir halt nicht ihren Schlüssel geben. Ich bin eine gesuchte Einbrecherin. Lass aber bitte so machen, dass es nicht gleich auffällt, ja? Ihre Kleider sind schon ein bisschen abgetragen. Aber der grüne Mantel hier, der ist aber schick. Ich glaube, den nehme ich für mich. Nee, lass den mal. Such mal weiter. Hier sind aber sonst nur Bücher. Schau im Küchenschrank nach. Genau, in den Dosen. Na also, das ist doch mein Anfang hier. 115, 120 Mark. Jetzt sind sie wirklich hilfreich, Charlie. Kollege Lanke, ich habe Sie heute Morgen auf der Beerdigung vermisst. Ich war dienstlich verhindert. Ihr Onkel war da. Weiß der eigentlich von Ihren Machenschaften? Es sind noch mehr Fotos aufgetaucht, haufenweise. Sie scheinen diesem Milieu sehr verbunden zu sein. Ich könnte mir vorstellen, dass Ihr Onkel sich sehr dafür interessiert. Lassen Sie ihn da raus. Dann sagen Sie mir endlich, wer Ihnen den Auftrag gegeben hat, Marion Bosetzky ins Excelsior einzuschleusen. Niemand. Aha. Dann gehe ich jetzt mal eine Etage höher. Das haben wir selbst gemacht. Wir? Ich und ein paar Kollegen. Einer von uns kennt die Frau aus der Fernschreibstube. Sie hat die Nachricht entgegengenommen, dass Goldstein kommt. Wir wollten ihm eine Falle stellen und dann die Lorbeeren ernten. Das ist doch Unsinn. Ist es nicht. Wissen Sie, wie schwer es ist, befördert zu werden, wenn man der Neffe des Inspektionsleiters ist? Da sind immer erst die anderen dran, damit keiner was zu mäkeln hat. Und wo ist Marion Bosetzky jetzt? Wissen wir nicht. Sie hat Goldstein zur Flucht verholfen. Einem mehrfachen Mörder. Aber das war ein Betriebsunfall. Wer sind wir? Sag ich nicht. Unter keinen Umständen. Ich nehme alles auf meine Kappe. Tun Sie das. Aber wenn ich rauskriege, dass Sie wissen, wo die Bosetzky sich aufhält, lasse ich Sie in der Hauptstadtpresse durch den Fleischwolf jagen, dass ich Ihr Onkel gleich mit zum Streifendienst melden kann. Und der? Der auch nicht? Nein. Dann waren das alle Polizeileutnants in Tiergarten und Moabit. Und wenn er aus einem anderen Bezirk kommt? Was sollte er da suchen? Er kam aus Kuschkes Richtung. Vielleicht sogar aus dem Pissoir. Er muss etwas gesehen haben. Wenn nicht den Mord, dann den Mörder. Du hast doch auch nicht sofort gesehen, dass Kuschke einen Dolch im Bauch hatte. Ich war kurz abgelenkt. Alles ging so schnell. Aber das Pissoir war leer. Als ich hinkam, ja. Aber ich habe mich ja erst um Kuschke gekümmert und hatte das nicht im Blick. Der Mörder muss in diesem Augenblick geflüchtet sein. Könnte es sein, dass du bewusst nicht so genau hingeschaut hast? Was redest du da? Weil es nämlich Alexandra Reinhold war, die Kuschke erstochen hat? Aus Rache? Das ist vollkommener Unsinn. Das würde sie nicht tun. Sie hat Kuschke schon mal angegriffen. Das war Notwehr. Ach ja? War das auch Notwehr, als sie Ralf Krahl im alten Schlachthof die Schnittwunde am Bauch zugefügt hat? Sie war es doch gar nicht. Warum hast du mir nicht davon erzählt? Weil es nicht relevant ist für den Fall. Du kannst nicht entscheiden, was relevant für den Fall ist und was nicht. Sie ist beinahe vergewaltigt worden. Ein Freund von ihr hat sie verteidigt. Und wie hieß dieser Freund? Das tut nichts zur Sache. Tut es doch. Weil ich glaube, dass es ihn nicht gibt. Und auch den Polizisten im Pissoir gibt's nicht. Du tust alles, um das Mädchen zu schützen. Und wenn es der Polizist selbst war, der Kuschke umgebracht hat? Oder jemand, der sich einfach eine Uniform angezogen hat? Deshalb finden wir ihn auch nicht in der Kartei. Hör auf mit deinen Theorien. Bring Alex her, sie soll aussagen. Das hätten wir viel eher machen sollen. Dann wäre Kuschke noch am Leben. Und könnte für seine Hintermänner gefährlich werden. Er sagte doch etwas von einer weißen Hand. Es ist genug. Bring mir einfach das Mädchen. So viele Menschen auf der Beerdigung. Großvater muss ein beliebter Mann gewesen sein. Ja, das war er. Aber warum hat niemand Blumen mitgebracht? Die gibt es bei unseren Beerdigungen nicht. Blumen sind Zeichen für das Leben. Warum war der Sarg nicht offen? Das gilt bei uns als respektlos. Stimmt eigentlich auch. Kommen wir. Gehen darüber. Warum bleibt der Trauerzug denn immer wieder stehen? Um zu zeigen, wie schwer die Hinterbliebenen der Gang zum Grab fällen. Das muss man euch lassen. Trauern könnt ihr. Nach der Beerdigung geht es erst richtig los. Dann beginnt die Schiebe. Habe ich gehört. 7 Tage, in denen ihr die Wohnung nicht verlassen dürft. Nicht duschen, nicht rasieren, nicht kochen, nicht putzen und keinen Sex haben. Hast du vor, das einzuhalten? Nein. Ich habe nur noch eine Pflicht. Das Kaddisch. Wenn du mich bitte entschuldigst. Abraham? Ja? Was immer du auch gemacht hast, du bist ein guter Mensch. Das entscheiden nicht wir. Yit Kadal, Yit Kadash, Mei Rabba. Baema, Divra, Yehotei, Memlech, Malchotei, Vehei Echon, Yom Echon, Frey, Dechol, Beit Yisrael. Ba'agala, Uvisman, Karif, Imbu, Hey, Schmere, Bam, Borach, Olam, Ulame, Almaya. Lieber Gerion, ich weiß kaum, wie ich anfangen soll. Ich bin am Rande meiner Kräfte. Vielleicht fange ich mit einem Geständnis an. Als ich neulich in deinem Anzug nach einem Feuerzeug gesucht habe, habe ich das Etui mit den beiden Ringen gefunden. Ich ahne, wann du mir meinen geben wolltest. Neulich in Köln, an dem Abend, an dem du mich in dieses herrliche Restaurant am Rhein eingeladen hast. Dass du es dann doch nicht getan hast, lag bestimmt an der unglücklichen Begegnung mit deiner Mutter. Mein Gott, war das schrecklich. Du warst ganz anders als sonst. Wie ein gehorsamer Junge. Wissen deine Eltern eigentlich, dass wir in wilder Ehe leben? Stehst du dazu? Oder bin ich da auf einmal unangenehm vor deiner erzkatholischen Familie? Kannst du überhaupt eine Frau heiraten, die berufstätig ist? Oder willst du lieber eine, die zu Hause bleibt und auf die Kinder aufpasst? Ich kann dir jedenfalls sagen, ich will noch was von der Welt sehen, bevor ich zu solch einem Schritt bereit wäre. Und jetzt gerade tut sich für mich eine Gelegenheit auf. Ich habe eine Stelle in Paris angeboten. Moment! Entschuldigen Sie die späte Störung, aber ich war schon ein paar Mal hier diese Woche und da war nie einer zu Hause. Schon gut, Herr Maltritz. Ist ja nicht Ihre Schuld, dass ich so viel unterwegs bin. Ich bitte vielmals um Entschuldigung. Ich weiß, Sie kommen wegen der Miete. So ist es. Also wenn ich bitten dürfte, 12,50 bitte. Quittung schon vorbereitet, wie immer bitte. Kleinen Moment bitte. Wo ist das Geld? Da waren doch 120. Nein, das kann nicht wahr sein. Alles, was ich zurückgelegt hatte für die Miete, für den Haushalt, den ganzen Monat. Danke, Herr Maltritz, ich komme dann rauf. Ja, ich bin bestimmt noch bis 2 Uhr auf. Du undankbares Dreckstück. Ich will dir helfen und du klaust mir meinen Notgroschen. Ach, du bist so naiv, Charlotte Ritter. Den Schwachen helfen Solidarität. Wie stehe ich denn jetzt schon wieder da? Sag mir alles, was dich quält. Sag mir alles, was dich quält. Sag's mir leise ins Ohr, du hast richtig gewählt. Du süße kleine Frau. Goldstein. Nach dem Roman von Volker Kutscher. Teil 3 mit Alice Dwyer als Charlie Ritter, Kilian Land als Kriminalassistent Lange, Rainer Schöne als Johann Marlow, Robert Dölle als Abraham Goldstein, Moritz Fürmann als Sebastian Tornow, Ole Lagerpusch als Gerion Rath und Roland Silbernagel als Ariel Fliegenheimer. In weiteren Rollen Annette Strasser, Lorenz Grabo, Lilou Lewald, Jürgen Sarkis, Christoph Bertram, Britta Schulamit-Jakob, Steven Scharf und viele andere. Besetzung Ulrich Korn. Gesang Mitglieder des WDR-Rundfunkchores. Es spielten das WDR-Funkhausorchester unter Leitung von Frank Strobel und viele andere. Technische Realisation Jürgen Glosemeier, Dirk Hülsenbusch und Jens-Peter Hamacher. Regieassistenz Ellen Verstegen. Bearbeitung Thomas Böhm und Benjamin Quabeck. Komposition und Liedtexte Verena Guido. Regie Benjamin Quabeck. Dramaturgie Thomas Leutzbach. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks mit Radio Bremen 2022. Und? Wirst du deine Charlie heiraten? Die Sache ist nicht ganz so einfach. Ich glaube, ich muss jetzt aber nach Hause. Sonst komme ich dein Treppenhaus nicht mehr runter. Du kannst gern bei mir auf der Couch schlafen. Na gut, dann können wir noch eins trinken. Was ist das da hinten eigentlich für ein Monstrum? Na, Gasometer. Aber du lenkst ab, Gerion. Ich wollte ja einen Antrag machen. Hab sie nach Köln eingeladen. Alles geplant. Tolles Restaurant direkt am Rhein. Der Kellner sollte Champagner bringen. Und im Glas ein Ring. Und sie hat Nein gesagt. Es ist etwas dazwischen gekommen. Ja. Ihr habt eine Verflossene von dir getroffen. Nein. Meine Mutter. Oh. Du lachst ja gar nicht, Sebastian. Warum sollte ich? Lass mich raten. Die beiden haben sich nicht verstanden. Sie haben sich gehasst von der ersten Sekunde an. Und deshalb hast du Fräulein Ritter in einem neuen Licht gesehen. Ja, kann ich gut verstehen. Familienblut ist dicker als Champagner. Dann lass uns mal auf unsere Familien trinken. Auf die Familie. Goldstein. Nach dem Roman von Volker Kutscher. Bearbeitung Thomas Böhm und Benjamin Quabeck. Komposition Verena Guido. Regie Benjamin Quabeck. Teil 4. 13. bis 19. Juli 1931. Das Ochsblut haben Sie ja schön großflächig auf der Wand verwischt. Da hilft nur Überstreichen. Ja, bitte. Frau Schock, wir sind Kollegen vom verstorbenen Herrn Kuschka. Es tut uns leid, Sie stören zu müssen. Wir müssten uns sein Zimmer ansehen. Ja. Alles klar bei dir? Ja, such einfach weiter. Du siehst abgekämpft aus. Hier ist nichts. Frau Stock! Ja, Kaffee ist gleich fertig. Ich hatte doch gesagt, wir wollen keinen Kaffee. Ach so, ich dachte... Fräulein Ritter meint, Sie brauchen sich unseretwegen keine Mühe machen. Ah, das hat Ihr Kollege auch gesagt. Welcher Kollege? Der heute Morgen hier war, um Herrn Kuschkes Koffer zu holen. Heißt das, Sie haben jemanden alleine hier ins Zimmer gelassen? Ja, warum denn nicht? Ich hatte den ja schon öfter gesehen. Hat er was mitgenommen? Oh, das weiß ich nicht. Ich hab ja nebenan Kaffee gekocht. Den nervt Andreas. Lass uns gehen. Frau Stock? Ja? Ich hätte noch eine Frage. Ja. Sie als seine Zimmerwirtin hatten doch bestimmt ein besonderes Vertrauensverhältnis zu Herrn Kuschke. Ja, das können Sie wohl sagen. Er hat nie auch nur einen Tag zu spät seine Miete gezahlt. Und wenn mal was zu reparieren war oder was zu tragen, der hat immer seine Hilfe angeboten. Das war überhaupt ein sehr, sehr feiner Mensch. So wie Sie. Das ist aber jetzt freundlich, dass Sie das sagen. Es gibt tatsächlich etwas, das er mir anvertraut hat, gleich als er eingezogen ist. Was denn? Ein Kästchen. Aber er hat mir gesagt, dass ich das unter keinen Umständen herausgeben darf. Ich habe auch noch nicht mal einen Schlüssel dafür. Den hat der Kuschke immer bei sich getragen. Frau Stock, Sie haben das Kästchen noch? Ja, in der Küche. Aber Herr Kuschke... Dann fordere ich Sie, Elfriede Stock, auf, das Beweismaterial herauszugeben. Das Kästchen ist hiermit konfisziert. Können Sie das nicht auch in einem anderen Ton sagen? Wenn ich was über Töne lernen will, nehme ich Gesangsunterricht. Das Kästchen bitte. Der Kaffee schmeckt widerlich. Oh, hab ich einen Schädel. Dieser Gasometer sieht aus wie ein Tier aus Stahl, das atmet. Von der Oma hast du den besten Ausblick über Berlin. Wie kommt man rauf? Außenrum sind Treppen. Ist das nicht gefährlich? Man kann einem schwindelig werden durch die langsame Bewegung der Stahlhülle. Aber wenn du einmal oben bist, sieht dich niemand. Du hast deine Ruhe. Bist du oft oben? Einmal die Woche. Und was machst du da? Nachdenken. Worüber? Du hast mich doch gefragt, warum ich Polizist geworden bin. Und du hast gesagt, wegen deiner Schwester. Ja. Erzähl. Sie war das hübscheste, das liebste Mädchen der Welt. Bis sie eines Tages Zeugin eines Einbruchs wurde und vor Gericht gegen die beiden Einbrecher ausgesagt hat. Mutig. Und? Die beiden hatten einen hochbezahlten Anwalt. Der war gerissen. Hat Luise reingelegt. Wie denn? Sie war kurzsichtig. Hatte eine Brille. Aber meistens konnte sie gut sehen. Deswegen hat sie sie nicht immer getragen. Was spielt das für eine Rolle? Der Verteidiger hat es so gedreht, dass sie die Einbrecher nicht wirklich erkennen konnte. Dass sie sich mit der Beschuldigung eigentlich nur wichtig machen wollte. Auch mal im Mittelpunkt stehen. Damit sind sie davongekommen? Es wurde sogar noch schlimmer. Meine Eltern hatten natürlich das Vertrauen verloren in einen Staat, in dem diejenigen, die sich die besten Anwälte leisten können, über dem Gesetz stehen. Kann ich verstehen. Und niemand hat Luise mehr geglaubt. Auch nicht, als sie erzählt hat, die beiden Männer wären wieder da. Dann kam sie eines Mittags, kurz vor den großen Ferien. Sehr heißer Tag, das weiß ich noch. Kam sie einfach nicht nach Hause. Wir haben sie überall gesucht. Aber erst einen Ausflügler hat sie gefunden. Sie lag in den Hollandwiesen. Halb totgeschlagen. Blutig am ganzen Körper. Kleider zerrissen. Sie hat nie wieder ein Wort gesprochen seitdem. Aber wir wussten genau, wer es getan hat. Wie geht es ihr heute? Sie verlässt das Haus nicht mehr. Seit 7 Jahren. Ein wandelnder Leichnam. Es tut mir leid. Wolltest du wissen, warum ich Polizist geworden bin? Damit so etwas nie mehr passiert. Damit die Gerechtigkeit herrscht. Ohne Kompromisse. Ohne Saubermänner, die ihr Geld mit der Unterwelt verdienen. Kannst du das verstehen? Nur zu gut. Charlie, du hast allen Grund, gereizt zu sein. Ach ja. Komm, hör auf, Charlie. Ich entschuldige mich. Wofür? Wegen Alex. Ich habe sie zu Unrecht verdächtigt. Sie hat natürlich Kuschke nicht umgebracht. Es wäre nicht dieser Polizist in seiner Wohnung aufgetaucht. Danke für deine Einsicht. Aber wer ist dieses Phantom? Wieso haben wir ihn in keiner Polizistenkartei gefunden? Vielleicht bringt uns das Kästchen weiter. Ich habe den Schlüsselbund kommen lassen. War wie erwartet in dem Anzug, den Kuschke bei seiner Ermordung trug. Wollen wir mal sehen. Der passt. Papiere, ein Ausweis. Aber nicht irgendeiner. Ein SA-Mitgliedsausweis unterschrieben von Walter Stennes. Der von Hitler geschasst wurde? Genau der. Und was heißt das? Erstmal, dass Kollege Kuschke gegen das Verbot des preußischen Innenministeriums verstoßen hat. Polizisten dürfen nicht Mitglied in der SA sein. Auf dem Foto posiert er sogar in Uniform. Was ist das hier für ein Abzeichen? Keine Ahnung. Weiße Hand auf schwarzem Grund. Nie gesehen. Aber Kuschke hat doch... Darf ich die Herrschaften kurz stören? Aber klar, Herr Kronberg. Der Erkennungsdienst ist uns immer willkommen. Wir haben mit Dr. Schwarz Hilfe einen Vergleich der Einstichwunden bei Kuschke und bei Kubicki angestellt. Kubicki? Der SA-Mann, der letzte Woche im Humboldthain erstochen wurde. Und? Es handelt sich um die gleiche Waffe. Ein Grabendolch. Schönes Stück. Schön. Wissen Sie, die Dinger waren oft improvisiert. Wir waren im Krieg falsch ausgerüstet, Gewehre und so weiter. Aber damit kommst du im Nahkampf nicht weiter. Brauchst du einen guten Dolch, um deinen Gegner abzustechen, bevor der dich kalt macht. Danke für die lebendige Schilderung. Einmal an der Sommel, da hab ich... Ich lass die Herren dann mal mit ihren Kriegserlebnissen allein. An der Marne, an der Sommel, Krieg, Krieg. 9 Millionen Seelen für den Sieg, Sieg. Roter Mond im schönen Flandernkrieg, Krieg. Sterben sollen nur die anderen, Sieg, Sieg. Dardanellen und Karpaten, die Vergeltung muss noch warten. Kein Gesetz ist zu was Nütze, es gewinnt der beste Schütze. Auf den Straßen Krieg, Krieg. Glaubt ihr, dass wir je vergaßen? Sieg, Sieg. Gründung weiter von der Republik, Krieg. In den Herzen ist noch immer Krieg, Krieg. Die Verträge sollen brennen. Krieg ist alles, was wir kennen. Ruhe, Recht und Frieden schaffen können nur die besten Waffen. Ein Dolch und der Stich, Stich, Stich. Ich schaue es leise an, wenn dein Auge bricht. Kommissariat? Ich höre, Sie sind dem Zauber meiner wunderbaren Christine erlegen, Herr Kommissar. Da sind Sie bei mir falsch. Ich verstehe, Sie können nicht sprechen. Dann fasse ich mich kurz. Ja, bitte. Kiefoldstraße 2. Ich sagte doch, da sind Sie hier ganz falsch. Sie sind so ein schlechter Schauspieler. Rat. Christina erwartet Sie. Ja, danke. Sprechen Sie heute noch mit ihr. Ich will endlich Ergebnisse sehen. Sonst... Wiederhören. Wer war das? Wollte eine Anzeige machen wegen eines Einbruchs. Und warum hast du dem dann nicht die Nummer des zuständigen Kommissariats gegeben? Du hast mich erwischt. Wobei? Ich bin jetzt 2 Jahre in der Burg und kenne immer noch nicht die Telefonnummern der einzelnen... Gerion, ich habe gehofft, dass du da bist. Ach, was für eine Überraschung. Darf ich dir meinen neuen Kollegen vorstellen? Sebastian Torno, das ist unsere ehemalige Kollegin in der Mordkommission und derzeitige Justizassistentin beim Gericht Lichtenberg, Charlotte Ritter. Freut mich, Sie kennenzulernen. Gerion hat mir schon viel von Ihnen erzählt. Hat er das? Sicher von den guten alten Zeiten, als ich noch hier gearbeitet habe. Genau. Und ich mache mich jetzt auch mal an die Arbeit. Was hast du vor? Ich prüfe noch mal, welche Rauchwarengeschäfte Camel verkaufen. Vielleicht bringt uns das ja auf die Spur von Goldstein. Sehr gut. Bis später. War mir ein Vergnügen, Sie kennengelernt zu haben, Fräulein Ritter. Ja. Alles klar? Nichts ist klar. Gar nichts. Was hast du? Das war das Phantom. Was? Das war der Polizist vom Tatort, wo Jochen Kuschke ermordet wurde. Das kann nicht sein, Charlie. Das hat man manchmal, dass man denkt, hey, dass... ich kenne vielleicht nicht alle Ringvereine, aber wenn ich mir eins merken kann, dann Gesichter. Gut. Vielleicht, ja, vielleicht ist er auch homosexuell und will, beziehungsweise kann nicht sagen, dass er da war. Möglich ist alles. Hier riecht's übrigens wie in der Kneipe. Kennst du ein Abzeichen, ein Symbol? Das ist eine weiße Hand auf schwarzem Grund? Nie gehört, nie gesehen. Ist das wichtig? Er war wieder da gewesen und hat nach dir gefragt, warum. Und er hat ins Regime genauso respektlos gestarrt wie beim letzten Mal. Was erwartest du? Rat ist ein Goy. Das erste Mal, dass ich her, wie du sagst, Goy. Ich habe nicht gemeint, dass du dich interessierst für Religion. Die ganze Tag in einer Kirche zu sitzen, bringt einen zum Grübeln. Das dauert nicht mehr lang. Ich habe geredet mit dem Reisebüro, die Fahrkarten werden in 2-3 Tagen eintreffen. Ich danke dir, Onkel. Willst du diese Marion wirklich mitnehmen? Sie ist die erste Frau in meinem Leben, der ich wirklich vertraue. Sie ist ein Schickse. Ein Schickse. Außerdem, sie dient mir zur Tarnung. Die Polizei sucht eine einzelne Mann, kein Paar. Es klärt sich alles auf. Darauf können wir nicht hoffen. Da mischen zu viele mit. Zweifeln diese Ringvereine, die Polizei und was weiß ich wer. Aber du hast gar nicht verbrochen. Ich bin der Sündenbock für alle. Ich könnte reden mit dem Bernhard Weiß. Wer ist das? Na, der Polizeipräsident, der Jude, wie wir. Auf gar keinen Fall. Das wird der Mann sein, die Officer Rath auf mich angesetzt hat. Was warf man dir in Amerika eigentlich vor? Lieber Onkel, frag mich bitte nicht. Sonst verstoße ich gegen das Gebot, du sollst nicht lügen. Du wolltest keinen Nutzen deiner Zeit. Ruhig fahr ein bisschen Bibelstudium. Aha, und warum? Du sollst nicht lügen. Ist nicht kein Gebot, Avrum. Ich danke Ihnen sehr, Herr Thielmann, dass Sie sich gemeldet haben. Ja, vielen Dank. Ein Freund hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass mein Bild in der Zeitung ist. Auch wenn ich finde, die Zeichnung sieht überhaupt nicht aus wie ich. Mein Name ist Gennard. Das sind Fräulein Ritter und Herr Lange, die in diesem Fall ermitteln. Darf ich Ihnen als Ausgleich für die schlechte Zeichnung ein Stück Kuchen anbieten? Diese Herrentorte vielleicht? Gerne. Nehmen Sie doch Platz. Was haben Sie denn gesehen in jener Nacht am KDW? Sie kamen ja aus der Passauer Straße. Genau. Und wo wollten Sie hin? Ich wollte... Muss das ins Protokoll? Nun, für uns ist wichtig, dass Sie da waren. Also, ich kam die Straße runter und hab mich gewundert, dass da im KDW überall noch Licht brennt. Dann sah ich den Jungen oben auf dem Dach und hab geglaubt, das ist ein Selbstmörder. Aber dann war da dieser Polizist und ich dachte, der kümmert sich um die Sache. Waren noch andere Menschen auf der Straße? Nur dieses Mädchen, was aussieht wie ein Junge. Alexandra. Ihren Namen kenne ich nicht. Es ging auch alles viel zu schnell. Erzählen Sie. Ich dachte, der Polizist hilft dem Jungen. Aber auf einmal fing er an, ihm auf die Hände zu treten. Immer wieder, wie man eine Zigarette austritt. Und dann hat der Junge den Halt verloren und ist abgestürzt. Was haben Sie gemacht? Ich bin zu ihm gelaufen, wie das Mädchen. Und dann hat sie dann gleich zu mir gesagt, ich soll den Krankenwagen rufen. Das hat gedauert, weil die nächste Telefonzelle auf der anderen Seite vom Wittenbergplatz ist. Als ich zurückkam, standen da schon überall ihre Kollegen. Und der Junge war tot. Und das Mädchen? War weg. Wurden Sie nicht von den Kollegen befragt? Ich bin gegangen, als der Krankenwagen kam. Was hätten Sie nicht tun sollen, Herr Thielmann? Sie haben doch wichtige Beobachtungen gemacht. Ich war ziemlich durcheinander und dieser Polizist... Der den Jungen runtergetreten hat. Genau. Der stand da rum, als wenn nichts gewesen wäre. Das hat mich sehr verunsichert. Und dann hat er sich alle Menschen genau angeschaut. Er sah sehr bedrohlich aus. Ich wusste, wir sehen uns noch mal wieder. Du willst die Nippel-Pasties holen. Nicht wirklich. Ich habe seit unserer Begegnung im Venuskeller öfter mal an dich gedacht. Leg doch ab und leiste mir Gesellschaft. Christina hat diese atemberaubende Technik perfektioniert, wie sich ihr Morgenmantel ganz zufällig dann und wann öffnet. Ich liebe das. Du trinkst Cognac, richtig? Das ist richtig. Ich mach dir einen. Kein Eis, bitte. Wenn es so heiß draußen ist, dann kühlt so ein Eiswürfel ungemein. Kannst du mal bitte... Was denn? Mir mit dem Eiswürfel den Nacken kühlen. So? Hier? Ja. Sehr gut machst du das. Jetzt bitte noch vorne. Hier zwischen den Brüsten. Genug davon. Sie arbeiten nicht nur für Marlow. Ich arbeite auch gerne für dich, Kommissar. Ich sehe da einen Interessenskonflikt. Sie arbeiten ja schon für Kollege Lanke. Aha. So läuft der Hase. Na dann nimm mal schnell deine lapprigen Finger da weg, Bürschchen. Wir wollen doch die Form wahren, Fräulein Möller. Wer schickt dich? Dr. M? Oder Dr. Weiß? Vielleicht keiner von beiden. Was meinst du, was Dr. M. mit dir macht, wenn er erfährt, was du hier abziehst? Was meinen Sie, was Marlow mit Ihnen macht, wenn er erfährt, dass Sie Hugo Lenz in eine Falle locken wollten? Wie meinen Sie das? Sie haben Lenz den Kontakt zu Lanke vermittelt. Und Lenz hat geglaubt, er könne über Lanke mit Hilfe der Polizei die Nordpiraten aufs Kreuz legen. Ich weiß überhaupt nicht, wovon Sie sprechen. Sie wissen es genau. Und es ist sehr gut für Ihre Gesundheit, dass Herr Marlow es nicht weiß. Sie sind ein mieses Schwein. Sie haben die Wahl. Sie erzählen mir alles hier und jetzt bei einem Glas Cognac. Oder Sie erzählen es Marlow in irgendeinem verschimmelten Keller an einen Stuhl gefesselt. Also, lebt Lenz noch? Ich wusste doch nicht, dass Sie ihm an den Kragen wollen. Ich bin mir sicher, er lebt und hält sich nur irgendwo versteckt. Da liegt das Miststück richtig. Ich muss hier raus. Raus aus diesem Kellerloch. Du. Von wegen süß. So kann man sich täuschen, du. Du trägst das Mieder mit den vielen Schnüren. Tja. Die machst du auf, um jeden zu verführen. Boah, ich muss hier raus. Du spielst die Diva und du spielst die Dieren. Allerdings, das kann man so sagen. So viele Gedanken sind hinter deiner Stirn, Christinchen. Hast du mich verkauft und verraten? Christinchen. Gabst du mir die ungezinkten Karten? Auch ich hab einen Dolch und der sticht. Den kriegst du, Henkers Liebchen, mitten ins Gesicht. Kleine Straßendirne. Mitten ins Gesicht. Schnauze! Ihr Schwuchtel! Treten Sie ein, meine Dame. Kaufen Sie ein, meine Dame. Kannst rauskommen. Länger hätte ich es in der Kasse auch nicht ausgehalten. Wertheim? Da wolltest du doch nicht mehr hin. Und jetzt steigst du da mit Vicky ein? Jetzt sind alle nach Hause. Der Wachmann dreht unten erstmal eine Runde ums Haus. Ha, das ging ja wirklich spielend einfach. Methode Benny. Einfach verstecken, bis der Laden dicht macht und dann Selbstbedienung auf allen Etagen. Aber du meintest doch, wir holen uns nur das Geld. Ja, genau. Die lassen über Nacht das Wechselgeld in den Kassen, weil denen das Geschleppe zu schwer ist. Für die kommt es auf ein paar hundert Mark nicht an. Schau mal. So einfach geht das. Einfach? Schwer, Alex. Das Klimmergeld ist zu schwer, das habe ich immer gesagt. Also, naja. Wie viel ist denn das? Mach dein Ding. Wenn wir alle Kassen leer räumen, genug für einen Neuanfang in einer anderen Stadt. Und wir rollen das hier in die Zeitung ein. Und dann kann man das ganz bequem tragen. Nur gerecht. Für den Rauschmiss sollen sie dir gefälligst ein neues Leben bezahlen. Ja, es lebe die Gerechtigkeit. Und wo bleibt die Gerechtigkeit für mich? Das ist er. Das ist der Polizist, der Benny umgebracht hat. Echt, Alex? Abendausgabe von heute. Er ist tot. Er ist tot, ich glaub's nicht. Er ist tot. Trinken Sie ein, meine Dame. Kaufen Sie ein, meine Dame. Bitte, gehen Sie einfach den Preisen. Wir kaufen hoch und niedrig. Des Weiteren auch schon friedlich. Ritter? Ich bin's. Hast du was getrunken? Ich hatte noch ein wichtiges Verhör. Ah ja. Ist was? Du hast angerufen, also wolltest du wohl reden. Hast du was über die weiße Hand rausgefunden? Nein. Ich habe ein paar Kollegen gefragt, aber die wussten nichts. Auch Torno? Warum? Charlie, es geht um was anderes. Ich schieb das schon die ganze Zeit auf. Was denn? Die Sache in Köln. Ja, die ist dumm gelaufen. Wie viel hast du getrunken? Ein bisschen Cognac auf leeren Magen. Bei einem Verhör? Ja, bei einem Verhör. Sei doch nicht so misstrauisch. Bei dir weiß man nie. Was machst du mit Torno? Ich lasse ihn überprüfen. Es könnte immer noch eine Verwechslung sein. Er war es. Er stand direkt vor mir. Er ist ein guter Kerl. Durch und durch. Er hat mir neulich erzählt, warum er Polizist geworden ist. Seine Schwester. Erwartest du etwa Besuch? Eigentlich nicht. Vielleicht ist es Alex. Komm doch morgen Nachmittag. Dann sprechen wir uns aus. Gut. Ich mach früh Schluss. Wer ist da? Telegramm. Torno. Mach keine Dummheiten. Einfach mitkommen. Und du bist sicher, dass Goldstein da drin ist? Ein Jude versteckt sich in einer christlichen Kirche? Ja. Alle Leute, die ihn kennen, kommen immer wieder her. Sein Cousin, Marian Bosetzki. Ich ahne auch warum. Na klar, Kirchenasyl. Stört uns das? Du hast zu viel Umgang mit Torno. Wieso? Er stellt auch solche komischen Fragen. Zum Beispiel? Warum wir nicht alle uns bekannten Verbrecher einsperren, ohne Gerichtsverhandlung. So denken doch viele in der Burg. Oder wie gut muss ein guter Polizist töten können? Sie wissen, warum Sie hier sind, Fräulein Ritter? Sie wollen eine Partie Doppelkopf spielen, aber Ihnen fehlt der vierte Mann. Ich lege aber nur Passionsen. Darf ich wieder gehen, Herr Torno? Bewundernswert, dass Sie in dieser Situation den Humor bewahren. Welche Situation meinen Sie? Bislang habe ich nur Straftatbestände feststellen können. Hausfriedensbruch, Bedrohung, Freiheitsberaubung. Ich möchte Sie einfach vor einer großen Dummheit bewahren. Vor welcher Dummheit wollen Sie mich denn bewahren? Der Ehe? Nein, Fräulein Ritter. Sie haben ein anderes Problem. Das wäre? Wir haben Grund zu der Annahme. Sie könnten sich einbilden, Polizeileutnant Torno an einem bestimmten Ort zu einer bestimmten Zeit gesehen zu haben, obwohl Herr Torno sich, wie mehrere Zeugen bestätigen können, zu dieser Zeit gar nicht dort befand. Interessant also, dass Sie wissen, um welchen Ort und welche Zeit es sich handelt. Und so wie Sie sich ausdrücken, sind Sie entweder Bulle oder Jurist. Sind Sie nicht auch von beidem ein bisschen? Mit Betonung auf bisschen. Genug jetzt. Was weiß Gerion Rath? Woher soll ich das wissen? Weil er Ihnen alles erzählt. Sie sind seine Geliebte. Wie kommen Sie auf so einen Blödsinn? Der gute Gerion hat's mir erzählt. Ich sag nur Köln, Mutter Rath. Sie Schwein. Sie haben sein Vertrauen erschlichen. Ja, das ist richtig. Und ich mache mich jetzt mal auf den Weg zu ihm. Er schätzt mich als Partner. Und du vertraust uns jetzt was an, Schätzchen. Sonst geht es dir schlecht. Gut, dass du den Wohnungsschlüssel auch gemaust hast. Nicht erschrecken, Charlie. Ich bin's, Alex. Und Vicky ist auch dabei. Scheint nicht da zu sein. Der sieht's ja aus wie bei Hempels unterm Sofa. Die ist doch eigentlich eine ordentliche, die Charlie. Guck mal hier. Im Wohnzimmer. Alle Schubladen. Hat jemand was gesucht? Pass auf. Die könnten noch in der Wohnung sein. Am Ende sie selbst. Das Geld, das du ihr geklaut hast. Geliehen. Und heute kriegt sie es wieder zurück. Mit freundlicher Unterstützung des Kaufhauses Wertheim. Mach das nicht. Behalt das Geld. Ich brauche es nicht. Oder? Du schon. Jemand wollte ihr einfach nur was kaputt machen. Aus Rache. Kralle. Nee, der ist noch im Krankenhaus. Außerdem weiß er gar nicht, wo Charlie wohnt. Wenn er dir mal gefolgt ist. Warum hat er denn das hier nicht mitgenommen? Eine Pistole. Steck sie ein. Dann kann dir keiner mehr was. Damit hat sie mich gerettet. Wir gehen nicht ran. Kein Licht in der Wohnung. Wo bist du denn, Charlie? Gut, dann mach mal die Nummer, die mir Christine Möller gegeben hat. Hier, Amt, was beliebt? Amt Stefan, 1701, bitte. Ich bin gespannt, ob ich den Polizeikontakt der Berolina vielleicht sogar persönlich kenne. Eine Polizeiwache ist es nicht. Wir gehen schneller ran. 1701. Mit wem spreche ich, bitte? Mit wem spreche ich denn? Ganz schön unhöflich, den Namen nicht zu sagen. Gerion. Kaum. Mein Gott, Charlie. Hier steckt ein Schlüssel. Sie ist da. Charlie? Charlie! Ich bin's. Mach bitte auf. Die ist gestern Abend weg, in Begleitung von den Kollegen. Guten Abend, Herr Maltritz. Und die Miete hat sie auch noch nicht bezahlt. Das sieht ja gar nicht ähnlich. Was war das denn für ein Kollege? War er in Uniform? Nee, aber der sah so seriös aus. Könnte ein Polizist gewesen sein. Würden Sie den Mann wiedererkennen? Sicher. Dann würde ich Sie gleich bitten, mit mir ins Polizeipräsidium zu kommen. Ich glaube, Fräulein Ritter befindet sich in Gefahr. Das glauben wir auch. Wer bist du? Charlie hat mir den Schlüssel gegeben. Alex? Du kannst auch gleich mitkommen. Willkommen. Sie soll nicht auf den Kopf zielen. Auf die Brust. Die ist größer. Ganz ruhig, Mädchen. Man richtet keine Waffen auf Menschen. Sagt ausgerechnet der Bulle. Ich will nichts von euch. Ich will nur Charlie helfen. Soll ich die Polizei rufen? Das ist nicht nötig. Ich bin die Polizei. Gehen Sie aus dem Weg. Genau, mach Platz. Wir wissen, wie wir Charlie helfen. Damit er euch nicht verfolgen kann. Gut, ganz ruhig. Ich gehe jetzt hier in diese Wohnung. Ja? Und jetzt haut ab! Schneller, schneller, schneller, schneller! Entschuldigen Sie, dass ich Ihnen keinen Kuchen anbieten kann, Herr Lange. Die Bäckerei hat geschlossen, weil Sie kein Kleingeld mehr haben. Ich hab's heute Morgen im Radio gehört. Schlimme Sache, das mit den Banken. Was haben Sie da mitgebracht? Das hier haben Charlotte Ritter und ich bei Jochen Kuschke gefunden. Ein Stück Stoff mit einer weißen Hand. Ich denke, das ist ein Abzeichen. Und das macht mir Sorgen. Sie glauben an eine geheime Organisation? Ja, in den Reihen der Polizei. Ich habe mir nochmal die Einsätze der letzten Monate angeschaut, bei denen die Verdächtigen zu Tode gekommen sind. Sie meinen, die Kollegen hätten Selbstjustiz verübt? Genau, wie bei dem Jungen am KDW. Schauen Sie. Ich habe eine Liste gemacht. An den Einsätzen mit Todesfällen waren immer die gleichen Schutzpolizisten beteiligt. Mhm. Aber aus ganz unterschiedlichen Revieren. Wie viele Beteiligte schätzen Sie? Mindestens 50. Und sie schrecken von nichts zurück. Inwiefern? Ich denke, es besteht eine Verbindung zum Fall des ermordeten SA-Mannes im Humboldthain. Welche? Er wurde mit der gleichen Waffe umgebracht wie Jochen Kuschke. Motiv? Ich habe da eine etwas unorthodoxe Theorie. Na, da bin ich mal gespannt. Nur raus damit. Es sollte einen Toten geben, damit die Zeitungen über Abraham Goldstein berichten. Interessant. Nun, das wäre in der Tat gelungen. Und damit sollte die Auseinandersetzung zwischen den Ringvereinen angestachelt werden, dass sie sich gegenseitig verdächtigen. Deshalb auch der Mord an Rudi Höller. Genau. Das ist perfide. Ich hätte jetzt wirklich gerne ein Stückchen Kuchen. Rat hat Goldsteins Versteck gefunden. Der Jude nutzt christliches Kirchenasyl. Wir werden in Ruhe mit ihm reden müssen. Mädchen! Schön die Augen aufhalten. Bitte, ein Schluck Wasser. Woher hat Rat die Nummer? Welche Nummer? Stefan 1701! Kenn ich nicht. Na, willst du eine? Nicht von ihm. Hast du dich schon mal versehentlich verbrannt? Nein, so zattrig wie sie bin ich nicht. Ach, du weißt nicht, wie heiß so eine brennende Zigarette sich anfühlt, wenn sie auf die Haut kommt? Bitte. Wenn sie sich in die Haut bohrt, wie ein glühender Nagel. Bitte, das bringt doch nichts. Woher hat Rat die Nummer? Au! Ah! Ah! Nein. Sebastian, kommst du mal bitte? Virion, schön, dich zu sehen. Was gibt es? Hier ist jemand für dich. Das ist der Mann, das ist der Mann. Sind Sie sicher? Ganz sicher. Kennen wir uns? Sie können gehen. Was soll das? Nicht hier. Komm auf die Toilette. Das war der Hausmeister aus Charlies Wohnung. Und er ist Zeuge, dass du sie entführt hast. Du sagst mir sofort, wo sie ist. Oder ich schlag dich zu Brei. Das sind zivilisierte Menschenregeln. Was ist zivilisiert daran, eine Frau zu entführen? Hm? Mach los, sonst siehst du sie nie wieder. Wo ist sie? Du kriegst sie wieder, wenn du einen kleinen Auftrag für mich erledigst. Welchen? Wusste doch, du bist vernünftig. Ist auch ganz einfach. Du musst nur dafür sorgen, dass Abraham Goldstein endlich festgenommen wird. Der uns wegen dir entkommen ist. Ja, Pech. Aber jetzt soll er seine gerechte Strafe kriegen. Für die Morde an Rudi Höller, Gerhard Kubicki, Jochen Kuschke. Was ist mit Hugo Lenz? Der war doch auch auf eurer Liste. Das hat Lanke verhunzt. Der rote Hugo ist abgetaucht. Aber Calvert haben wir dran gekriegt, wenn du es genau wissen willst. Ja, hätte ich beinahe vergessen. Wie stolz du bist. Ihr wollt Charlie so lange gefangen halten, bis Goldstein verhaftet wurde? Genau. Der Jude wird büßen. Und an deiner Stelle würde ich mich beeilen. Ihr könnt sie direkt freilassen. Was? Goldstein wird heute Nachmittag verhaftet. Bluffst. Ich weiß, wo er ist. Ich habe in den letzten Tagen eine Spur zu ihm gefunden. Hallo, Christine. Hugo, hast du mich erschreckt? Ich hab dich gar nicht erkannt. Bin ich dir so schnell schon fremd geworden? Es war bloß so dunkel. Warte, ich mach uns Licht. Ich muss mich für den Auftritt schminken. Natürlich. Licht ins Dunkle bringen ist immer gut. Die Karten aufdecken. Du warst so plötzlich weg. Ich dachte schon, dir wäre was zugestoßen. Du, ist es auch fast. Da hat mich jemand verraten, mein kleines Christinchen. Wer kann das bloß gewesen sein? Ach, Hugo. Das ist ja schrecklich. Gibst du mir mal meine Schminktasche da? Ich muss mir die Augen tupfen. Natürlich. Oh, mein Christinchen, du musst doch nicht weinen. Christin! Abend, Stefan. 17:01, bitte. Lenz ist erledigt. Extrablatt! Extrablatt! Banken schließen im ganzen Reich. Panik an den Schaltern. Sind die Anlagen noch sicher? Extrablatt! Extrablatt! Die gönn ich mir. Macht 10 Pfennige. Und gleich ganz hinten, bei den Schiffspassagen. Seit wann liest du Zeitung? Seitdem es immer so gute Nachrichten gibt. Was ist daran denn jetzt gut? Dass die ganzen Kapitalistenschweine jetzt schwitzen, weil ihr Geld weg ist. Dass die Polizei sich mit was anderem befassen muss. Und mit dem Geld? Keine Ahnung. Lies vor. Was uns fehlt? Also mir nichts. Was ist geschehen? Die Fabriken, auf denen Deutschlands wirtschaftliche Kraft beruht, stehen heute wie gestern, wie sie vor 4 Wochen standen. Die deutsche Erde lässt die Ernte reifen, wie jedes Jahr. Das ist nett von der deutschen Erde. Kommt da noch was? Woher der Alarm? Es fehlt der Betriebsstoff, um den Mechanismus der deutschen Wirtschaft, der als solcher genauso kraftvoll ist wie je, in Bewegung zu setzen. Es fehlt das Geld. Fehlt dir Geld? Ihr habt alles, was ihr braucht. Ihr seid die Königinnen der Straße. Nachdem Bertram so großzügig die Kassen für uns geöffnet hat. Jetzt sind wir verpflichtet, das Geld auch gut anzulegen. Wir können davon Fahrscheine kaufen. Nach Hamburg, Köln, München. Was macht ihr da? Wir machen, was wir am besten können. Kaufhäuser besuchen. Nach Ladenschluss. 2 junge Frauen. Mit Messer, Pistole und dem nötigen Kleingeld. Frauen von Welt. Eine bessere Kundschaft können die sich nicht wünschen. Ich weiß noch was Besseres. Da bin ich aber gespannt. Schrebergartenkolonie Abendruhe. Wer hätte gedacht, dass in Lichterfelde alles sein Ende nimmt? Sicher, dass wir hier richtig sind? Klar. Ich habe Goldstein hier in einer Laube entdeckt. Und unsere Fahndung hat ihn seit mittags beschattet. Hier verkriecht er sich seit Tagen, der feige Hund. Griff! Sie gehen mit Ihren Männern hinten rum, durch den Eingang Elmshorner. Wir kommen hier von der Aroer. Goldstein befindet sich in Laube 17, ungefähr hier. blaues Gartentor. Gut. Kommt, Männer! Rat, Torno, Sie bleiben hier. Er kennt Ihre Gesichter. Wenn wir hier nur rumstehen sollen, warum fahren wir dann mit? Fragen Sie Gennard. Und jetzt lassen Sie mich meine Arbeit machen. Staffel 1, vorrücken. Jawohl, Herr Oberkommissar. Nervös. Sehe ich so aus? Ja. Wann lässt du sie frei? Hier spricht die Berliner Polizei. Sie sind verhaftet. Das geht mir alles ein bisschen zu schnell. Mit erhobenen Händen aus dem Haus. Sie sind umstellt. Widerstand ist zwecklos. Da. Goldstein. Er versucht zu fliehen. Sie haben ihn. Du kriegst seine Schlagzeilen. Da kommen auch schon die fleißigen Reporter. Also, ich habe meinen Teil der Abmachung eingehalten. Scheint so. Dann wollen wir das Fräulein fast Verlobte mal erlösen. Ich mache ja doch diesmal gleich den Antrag. Sie dürfte, wie soll ich sagen, nur leicht schwach werden. Ah ja, und dann eins noch. Leg dich wegen dieser kleinen Entführung nicht mit uns an. Du hast keine Ahnung, was es bedeuten würde. Das wollen wir beide nicht. Also lass uns die Sache einfach vergessen. Du und ich. Lagebericht, Lange. Die Verhaftungen in den Revieren sind vorbereitet und werden durchgeführt, sobald wir Nachricht von Charlotte Ritter haben. Ich habe Einzelzellen für alle Verdächtigen vorbereiten lassen. Gut. Wo ist Mr. Goldstein? Er wurde zurück ins Hotel Excelsior gebracht. Torno? Ist nach Dienstschluss in seine Wohnung in Schöneberg gefahren und wird observiert. Bitte? Wir haben Charlotte Ritter. Wie geht's ihr? Sie lag völlig entkräftet auf einer Bank in der Nähe der Rodelbahn im Grunewald, aber unverletzt. Dann geben Sie das Signal an alle Einsatzkräfte. Zugriff! Stefan 1701, hallo? Wir sind aufgeflogen. Was soll das heißen? Kennard lässt Verhaftungen von unseren Leuten vorbereiten. Es gibt eine Liste. Eine Liste? Wer hat die gemacht? Hast du sie gesehen? Andreas Lange. Stehen fast die Hälfte von unseren Leuten drauf. Du auch. Sie werden kommen. Du musst weg. Nein. Wir lassen uns verhaften, um die, die nicht auf der Liste stehen, zu schützen. Die weiße Hand muss weiter bestehen. Sag das den anderen. Zu Befehl. Aber wir holen dich raus, sobald es geht. Ich weiß. Ich kann mich darauf euch verlassen. Bist du sicher, dass er da oben ist? Er hat davon geschwärmt, dass man von da oben die ganze Stadt sehen kann, ohne selbst gesehen zu werden. Wollen wir nicht warten, bis die Scharfschützen da sind? Das ist sinnlos. Die anderen Gebäude sind zu niedrig, die bekommen kein Schussfeld. Mit anderen Worten, du willst mal wieder einen Alleingang machen. Er wird sich einfach so verhaften lassen. Das weiß ich. Weil ihr ja auch so gute Freunde seid, oder was? Nein, weil er eigentlich ein guter Polizist ist. Hältst du mich für blöde? Ich weiß genau, was du vorhast. Was denn? Du willst dich rächen. Für das, was er Charlie angetan hat. Ich will ihn festnehmen, mehr nicht. Ich will ihm in die Augen sehen, in dem Moment, wo sein Spiel aus ist. Lass uns auf die anderen warten. Die sind gleich da. Ich gehe jetzt hoch. Okay, ja, du Idiot. Nicht runtergucken. Nicht runtergucken, Gerion. Nicht runtergucken. Trosse ich hier rauf mit deiner Höhenangst? Allein. Ich dachte, wir regeln die Sache unter uns. Ein Bier gönne ich mir noch, mein Freund. Du weißt ja, wie es vermissen wäre, hier oben zu sitzen. Auch eins? Ich rauch lieber. Siehst du, wie sich die Glocke langsam senkt? Ganz langsam. Wie eine atmende Erde. Wirklich schön. Denke mal dran, wenn du den Gasometer von deiner Zelle siehst. Goldstein war eingeweiht, oder? Ja. Er hat sich verhaften lassen. Sicher. Ihr wolltet ihn benutzen, ihm Morde anhängen, die er nicht begangen hat. Dass du mit Gangstern zusammenarbeitest, ist nichts Neues. Aber dass Gennard da mitmacht, ist widerlich. Sag der Richtige. Du folterst Frauen, mordest. Warum macht ihr das alles? Ihr? Die weiße Hand. Weil wir die besseren Polizisten sind. Mehr musst du nicht wissen. Warum musste Höller sterben? Berufsverbrecher, den jeder kannte. Wir knöpfen uns einen nach dem anderen vor. Und Kuschke? Er hat Fehler gemacht. Kuschke war ein Idiot. Genau wie du. Mach keinen Blödsinn. Du machst den Blödsinn, Rat. Weil du überheblich bist. Und unvorsichtig. Dabei hätten wir zusammen so viel erreichen können. Da unten wartet eine ganze Hundertschaft auf dich. Und da drüben steht schon ein Scharfschütze. Wo? Hier! Selber Idiot! Ich knall dich ab. Die brauchst du nicht mehr. Gib auf! Das war's. Tja, jeder findet seinen Meister eines Tages. Torno, nicht zwischen die Gitter! Du kriegst den Arm nicht mehr raus. Torno, die Glocke senkt sich. Halt das Ding an! Wie denn? Das geht nicht. Mach irgendwas! Schau besser nicht hin! Schau nicht hin! Halt es an! Schau nicht hin und denk an die weiße Hand. Ich schreibe dir, wenn ich mich eingerichtet habe. Du kannst mich doch auch anrufen. Ich muss erstmal einen klaren Kopf kriegen. Oder ich komme dich einfach in 2-3 Wochen besuchen. Und wir bummeln zusammen durch Paris. Ich habe bestimmt sehr viel zu tun. Und vielleicht setzen wir uns in ein schönes Restaurant. Der Kellner bringt Champagner. Und in deinem Glas... Hör bitte auf, Kevin. Ich wollte es dir eigentlich erst von Paris aus schreiben. Aber wenn du so anfängst... Ich möchte die nächsten Monate als Auszeit betrachten. In der wir beide nachdenken. Charlie, bitte. Und wenn ich zurückkomme, sehen wir weiter. Charlie, ich kann nur immer wieder sagen, es tut mir leid. Ich konnte doch nicht wissen... Fang bitte nicht wieder so an. Es hat nichts mit Wissen zu tun, sondern mit Zuhören und mit Vertrauen. Ich hab dir gesagt, dass es Torno war. Einsteigen bitte! Es war ein Riesenfehler. Der mich beinahe das Leben gekostet hätte. Aber die wollten dich doch nicht umbringen. Woher weißt du das? Gerionrat, woher? Nicht so laut. Hättest du Torno angerufen und gesagt, foltert sie nur ein bisschen. Lass noch was für mich dran. Charlie, die Leute gucken alle. Ach so. Vor Fremden schämst du dich. Dabei müsstest du dich vor mir schämen. Und zurückbleiben. Lass uns bitte nicht so auseinandergehen. Dann sag was. Sag irgendwas, das mir zeigt, wer du bist. Ich liebe dich. Das ist nicht genug. C'est la fin du monde. Parle-moi d'amour, parle-moi d'amour. C'est la dernière ronde. Viens à mon secours, viens à mon secours. La nuit décide nos destins. Donne-moi ta main, viens à mon secours, parle-moi d'amour. Auf Kommissar Gerionrat, der einsam über Berlin wachen wird. Prost. Cheers auf die deutsch-amerikanische Freundschaft. Was ich Sie unbedingt fragen wollte, Herr Rath. Wie ich Ihnen auf die Schliche gekommen bin? Nein. Ich habe gehört, dass Sebastian Torno aus dem Gefängniskrankenhaus entkommen ist. Stimmt das? Ja. Er hatte Helfer. Wahrscheinlich war das Netzwerk der Weißen Hand noch größer, als wir dachten. Dann können Sie ja froh sein, wenn Ihre Kollegin erstmal nicht mehr in Berlin ist. Diese Constanze Ritter? Ja, sicher. Charlotte. Das berühmte Berliner Nachtleben. Das klingt anders. Wären wir im Osten, würde ich sagen, das sind Kommunisten. Kackhemden. Das sind Jahrhunderte. Was machen die hier auf dem Kudamm? Wir haben Hunger! Wir wollen essen! Hey, Bunsengesichter. Oh, guck mal. Na, wir haben Hunger. Dann geht arbeiten. Ihr habt doch nichts dagegen. Lassen Sie die Finger von meinem Besteck. Hände hoch! Wenn Sie sich auch nur eine Möhre von diesem Teller nehmen, schieße ich Ihnen die Hand weg. Was bist du, ein Bulle? Genau. Und hier ist die Marke. Wir gehen. Hier kann man nicht mehr in Ruhe sitzen. Ihr werdet bald nirgendwo mehr Ruhe haben. Essen Sie ruhig Reste. Der Führer braucht starke Männer. Ihr schwingt doch große Reden, weil euer Freund hier eine Wumme hat. Und die bleibt so lange auf Sie gerichtet, bis wir weg sind. Vielen Dank. Oh Gott! Warum greifen denn Ihre Kollegen nicht ein? Weil die wahrscheinlich abgelenkt wurden. Das sieht nach einer genau geplanten Aktion aus. Das sind zu viele. Da hinten steht ein Taxi. Wir fahren woanders hin. Taxi, warten Sie! Wie wollen Sie über Berlin wachen, wenn Sie nicht mal auf den Kurfürstendamm aufpassen können, Gereon Rahn? Machen Sie sich keine Sorgen. Die Nazis werden bald verschwinden. In 5 Jahren sind Olympische Spiele. Dann kommen Sie wieder, Mr. Goldstein, und werden ein ganz anderes Berlin erleben. Das glaubst du doch selber nicht. Verlass dich einfach drauf. Fahrscheine kaufen. Aber wundern die sich nicht, woher wir so viel Geld haben? Und wie sollen wir durch die Passkontrolle kommen? Nein, wir brauchen das Geld nicht für Fahrscheine. Methode Benny. Matrosen bestechen. Am besten einen Amerikaner. Dann los, komm! Danke, Benny. Für alles. Mädchen, du stehst hier im Weg. Los geht's. Leb wohl. Lieber Alex, dein Benny. Irgendwo auf der Welt gibt's ein kleines bisschen Glück. Ich träume davon in jedem Augenblick. Irgendwo auf der Welt gibt's ein bisschen Seligkeit. Ich träume davon schon lange, lange Zeit. Wenn ich wüsste, wo das ist, ging ich in die Welt hinein. Denn ich möchte einmal recht so von Herzen glücklich sein. Irgendwo auf der Welt fängt mein Weg zum Himmel an. Irgendwo, irgendwie, irgendwann. So von Herzen glücklich sein, irgendwo auf der Welt fängt mein Weg zum Himmel an. Irgendwo, irgendwie. Goldstein. Nach dem Roman von Volker Kutscher. Teil 4 mit Ole Lagerpusch als Gereon Rath, Alice Dwyer als Charlie Ritter, Robert Dölle als Abraham Goldstein, Anke Retzlaff als Alex Reinhold, Moritz Fürmann als Sebastian Torno, Jasper Engelhardt als Benny Singer, Kilian Land als Kriminalassistent Lange, Johann von Bülow als Hugo Lenz, Roxana Samadi als Marion Bosetzki, Peter Nottmeier als Ernst Gennert, Fabian Busch als Kriminalsekretär Gräf, Rudolf Kowalski als Oberkommissar Böhm, Anton Fat Tony Schneider als Jochen Kuschke, Moshe Batzian als Jakob Goldstein, Roland Silbernagel als Ariel Flegenheimer und Rainer Schöne als Johann Marlow. Und als Gäste Sebastian Blomberg als Dr. Schwarz, Axel Prahl als Kalweit, Peter Jordan als SA-Mann sowie Rainer Bock als Rattenrudi. In weiteren Rollen Martin Bross, Jürgen Sarkis, Vanessa Strasser, Annette Strasser, Thomas Gimbel, Jeff Zach, Lorenz Grabo, Lilou Lewald, Walter Sprungala, Pitt Bukowski, Boris Jacobi, Axel Gottschick, Steven Scharf, Jutta Dolle, Christoph Bertram, Britta Schulamit-Jakob, Ishai Lieven, Dustin Semmelrogge, Ronald Kukulis und viele andere. Besetzung Ulrich Korn. Gesang Mitglieder des WDR-Rundfunkchores. Es spielten das WDR-Funkhausorchester unter Leitung von Frank Strobel und viele andere. Technische Realisation Jürgen Losemeyer, Dirk Hülsenbusch und Jens-Peter Hamacher. Regieassistenz Ellen Verstegen. Bearbeitung Thomas Böhm und Benjamin Quabeck. Komposition und Liedtexte Verena Guido. Regie Benjamin Quabeck. Dramaturgie Thomas Leutzbach. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks mit Radio Bremen 2022.